keine Weiber, 3 Tage kein Luft. Gitter vorm Fenster, du musst an die Luft. Mal wieder richtig draufhauen, mal wieder richtig Krieg. In der Bereitschaftskaserne reden alle von Musik. Und dann darfst du raus! Das kann schon mal passieren, dass da was daneben geht, dass da mal der Falsche steht. Das kann schon mal passieren, das kann schon mal passieren, dass da was daneben geht, dass da mal der Falsche steht. Das kann schon mal passieren. Da in Wackersdorf guckst dir die Kauden an. Der Oma mit dem Stahlhelm hat aber ein Friedenszeichen dran. Eine Frau mit dem Baby, was will die denn hier? Daneben kocht einer Tee, ich denk, die saufen nur Bier. Dann ist da noch ein Fahrer, labert vom lieben Gott. Der soll mal lieber wieder taufen gehen, sonst kriegt er was vom Kopf. Hinten steht ne ganze Klasse, singt von der Revolution. Die sehen zwar friedlich aus, doch das ist Provokation. Und dann haust du drauf. Und dann haust du drauf. Und dann haust du drauf. Da kann schon mal passieren, dass da was daneben geht, dass da mal der Falsche steht. Da kann schon mal passieren, da kann schon mal passieren, dass da was daneben geht, dass da mal der Falsche steht. Da kann schon mal passieren. Es lebt der Trinker in Delirien in meinem Herzen lebst nur du, du, du, du, du, du. Es schwimmt im Meer die Blondine, der Bademeister guckt zu. Es schwimmt im Öl die Sardine, in meinem Herzen schwimmst nur du, du, du, du, du, du. Es knickt der Sturm die starke Kiefer, es knickt das Gras die bunte Kuh. Es knickt Insekten, Spree, Geziefer, mein armes Herz knickt nur. Du, du, du, du, du, du. Es sitzt der Kutscher auf dem Bocke, der Indianer sitzt im Kanu. Es sitzt die Laus wohl auf der Locke, in meinem Herzen sitzt nur. Du, du, du, du, du, du. Du, du, du, du, du, du. Es bricht im Glase sich der Funke, die Nacht bricht an zu kühler Ruhe. Es bricht der Jüngling nach dem Trunke, mein armes Herz bricht. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Es spuckt der Bäcker in die Hände, es spuckt die Köchin ins Ragout. Es spuckt das Lama ohne Ende, in meinem Herzen spukt's nur. Du, du, du, du, du, du. Es haut der Förster seine Föhren, es haut My Love die Türe zu. Es haut der Wind mir um die Ohren, in meinem Herzen haust nur. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. War als Pastor aus dem Altersheim. Bald schläft er an der Himmelstür und der Chef sagt, lass den Loti rein. Doch jetzt ist Schluss, aus der Traum. Jetzt ist Schluss, fern von Zeit und Raum. Ich wollte immer Sieger sein, doch es ging so schnell vorbei. Ich wollte immer Sieger sein. Ich wollte immer Sieger sein, doch es ging so schnell vorbei. Ich wollte immer Sieger sein.